Vorwort. Petra von der Aue weiß nicht mehr weiter. Was ist mit ihrem Mann los? Liebt er eine andere? Ist seine politische Karriere in Gefahr? Petra von der Aue bittet Privatdetektiv Patrick Reich um Hilfe. Er entdeckt ein Geheimnis. Die Hauptpersonen dieser Geschichte sind Jürgen von der Aue, konservativer Politiker. Er will ganz nach oben. Petra von der Aue. Sie hat Angst, ihren Mann zu verlieren. Johannes Burg. Er steht in Konkurrenz zu Jürgen von der Aue und handelt auch so. Maria Burg. Ehefrau von Johannes Burg. Sie hat eine heimliche Affäre. Andreas Kreuz. Bruder von Maria Burg. Was weiß er über Jürgen von der Aue? Konrad Wegschneider, Radfahrer. Beate Selig, Freundin von Petra von der Aue. Richard Tauber, Kriminalhauptkommissar, Freund von Patrick Reich. Patrick Reich, Privatdetektiv. Konstanze Zeigen, Lebensgefährtin von Patrick Reich. Ort und Zeit der Handlung: Kassel im August.